Ja, schönen guten Abend. Vielen Dank für die freundliche Vorstellung. Ich wollte nur etwas ergänzen. Ich bin Literaturwissenschaftler und vom Engagement jetzt mehr revolutionär. Also das hat natürlich erst angefangen Anfang des Jahres, dass man das alles gesehen hat, und dann hat es angefangen mit diesem Engagement, und dazu auch gehört die Gründung eines Vereins. Ich hätte nie daran gedacht, irgendwie einen Verein zu gründen und jetzt nur für den Zweck fand ich das gut. Es ist mehr ein Netzwerk zwischen Ägypten und Deutschland. Also wir arbeiten mit ägyptischen NGOs und versuchen dort politische Bildung zu betreiben und Unterstützung von zivilen oder zivilgesellschaftlichen Anstrengungen, um die politische Bildung in Ägypten zu forcieren, und auch wir unterstützen auch freie Kunst, die mehr oder weniger mit der demokratischen Transformation zu tun haben. Genau, und zu dem Thema, ich werde versuchen, in 10 Minuten Ihnen kurz über die Lage heute, etwa 17 Wochen nach dem Sturz von Mubarak, wie es aussieht. Wenn man heute so die arabischen Medien anschaut, dann gibt es auch ganz unterschiedliche Stimmungen. Eine Stimmung oder ein Szenario sozusagen ist sehr pessimistisch, damit fange ich an. Da wird gesagt, ja, Mubarak ist weg, okay, das ist nett, aber eigentlich ist nicht viel gewonnen. Das Militär ist gekommen. Das Militär besteht aus Generälen, die mit den USA kooperieren, weil sie alle dort, also die Großen natürlich, ausgebildet sind und bekommen sehr viel Geld von den USA. Und was erwartet dann von ihnen? Eigentlich nicht viel, weil die Abhängigkeitsbeziehung zwischen Ägypten durch die Generäle, die die Macht bekommen haben, und USA noch weiter besteht. Es ist nur, Mubarak ist weg und das Militär ist da, aber eigentlich nicht viel gewonnen in Sache Demokratie. Und sehe mal, innerhalb von wenigen Wochen sind von Militär mehr als 7.000, die Zahlen gehen bis 10.000 oder 13.000, die verhaftet worden sind von Militär und vom Militärgericht verurteilt wurden, manchmal auch zu sehr harschen Strafen, 3 bis 5 Jahre, nur in einer Sitzung ohne Anwalt. Und das ist natürlich nicht so, was man erwartet von nach so einer Revolution, die eigentlich für die Freiheit und für Menschenrechte aufgelöst worden war. Das kann diese negative Stimmung, dieses Szenario kann weiter betrieben werden. Dann kann man noch von schlechter Sicherheitslage, bis jetzt ist die Polizei noch nicht aufgebaut, ist richtig am Boden. Warum? Es gibt viele Fragezeichen. Warum ist es bis heute in Ägypten, hat es nicht geklappt, wieder einen Polizeiapparat aufzubauen, was sehr wichtig ist auch für Wirtschaft und Handel und Stabilität? Will das Militär das, damit mehr Kontrolle haben kann? Oder ist es ein Zufall? Ist es ein Scheiter? Was passiert genau? Und dazu gehören noch eine ganze Menge von negativen Zeichen. Selbst dass das Militär sich nicht eingemischt hat, also so friedlich zu den Demonstranten und nicht auf Demonstranten geschossen hat, das wird auch nicht so in diesem Szenario hoch bewertet, sondern eher so als Aufwertung des Militärs. Aber eigentlich ist da das Verhalten des Militärs generell wird sehr negativ gesehen, und vor allem auch, was die Verfassungsänderung angeht, weil es gab ein Referendum kurz nach dem Sturz von Mubarak, also wenigen Wochen. Und bei diesem Referendum wurde abgestimmt auf 8 oder 9 Paragraphen von der alten Verfassung, die eigentlich nicht mehr gelten soll nach so einer Revolution. Aber trotzdem hat man was geändert und dann abstimmen lassen, und danach, nach der Abstimmung mit Ja, hat man ganz was anders gemacht. Also das Militär hat eine neue Erklärung, Verfassungserklärung ausgegeben, Und das hat nichts mit der Abstimmung zu tun. Also das Verhalten des Militärs generell ist ganz komisch und wie auch in der, während der Revolution war so wie ein Blackbox. Und bis heute gibt es sehr viele Fragen. Die Kritik gegen Militär, und man unterscheidet hier zwischen Militär als Armee und die sogenannte Obermilitärrat, also diese 17 oder 18 Generäle, die eigentlich die Macht übernommen haben. Und dann sagt man, ja gut, das Militär ist schön und nett und hat blickt auf eine Geschichte, wo nicht auf Ägypter geschossen wurde seit dem 19. Jahrhundert. Dafür haben wir viel Respekt, aber das Obermilitärrat ist hier ein politischer Akteur, es handelt politisch und Politik muss Gegenstand der Kritik sein, egal wer das ist. Und so wird die Kritik auch betrieben. Das ist alles, ich habe mit diesem schwarzen oder negativen Szenario angefangen, um das ein bisschen auseinanderzunehmen. Natürlich ist es, also das Verhalten zwischen Militär und USA, es ist sehr kompliziert. Natürlich war das von USA auch nicht so positiv zu bewerten, weil wie sollte Obama sich anders verhalten? Man kann nach dem Ende des Kalten Kriegs kann man nicht mehr so ein Verhalten erklären, also den eigenen Wähler dann in den USA, warum man gegen Demonstranten vorgeht. Vorher im Kalten Krieg könnte man sagen, ja, wir bauen Allianzen auf oder irgend sowas in der Richtung. Da gibt es verschiedene Rechtfertigungsstrategien, aber nach Ende des Kalten Kriegs geht das nicht mehr. Das heißt, ob die USA-Administration wollte oder nicht, sie hatten keine Wahl. Und wir haben auch gesehen, dass eigentlich Suleiman vorgesehen war, der ehemalige Chef von Mukhabarat, aber das hat auch nicht geklappt. Was ist hier passiert? In allen diesen, eine Reihe von politischen Verhalten von USA, von Militär bis heute. Was mich hier nur interessiert, ist, dass alles bis jetzt geschieht nur, wenn die Demonstranten auf die Straße gehen. Mubarak ist gestürzt, weil die Demonstranten auf die Straße gegangen sind. Obama hat sich auf der Seite der Demonstranten, weil er keine andere Wahl hat. Das war keine Tugend von der USA-Administration. Ist nett, aber es ginge nicht anders. Bis heute, alles, was in Ägypten positiv erreicht wird, passiert nur, wenn die Demonstranten in Tausende und bis Millionen auf die Straße gehen. Auch die Verhaftung von Mubarak. Nur so. Und hier komme ich zu dem positiven Szenario. An sich, was mich nur interessiert bei dieser Sache, ist, dass etwas geändert hat. Und hier kommen wir zu einer Art Deutung, diesen Umbruch, was passiert ist. Es ist nicht nur wichtig, dass Mubarak nach 30 Jahren ohne Machtwechsel gestürzt wurde. Es ist nicht nur wichtig, dass wir eine neue Verfassung haben werden. Wie sie aussieht, wissen wir noch nicht. Es ist nicht nur wichtig, dass freie Wahl geschieht. Es ist nicht nur wichtig, dass es keinen Folter mehr gibt. Ich hoffe, dass es keinen mehr gibt. Aber vom Militär ist auch, zumindest in dieser Zeit, wo das Militär regiert, gibt es noch Folter und auch Dinge von den alten Regime, Erscheinungen. Und jetzt kehre ich wieder zu den negativen Szenarien, weil man sagt, dass eigentlich das Regime, das alte Regime durch das Militär wiederhergestellt wird. Aber jetzt wieder in den positiven. Also was sehr interessant ist, dass die Ägypter in diesem Fall, nach den Tunesiern natürlich, nach der tunesischen Inspiration, haben etwas gelernt, was man niemals mehr von ihnen wegnehmen kann. Nämlich, sie haben sich ein Instrument angeeignet, dass sie, wenn ihnen was nicht passt, dann gehen sie auf die Straße. Das tun sie. Wenn sie was wollen, sie warten nicht, bis die USA-Administration Druck ausübt auf die ägyptische Regierung. Sie warten nicht, bis der Herrscher so lieb zu ihnen wird und was tut, sondern sie gehen auf die Straße. Und man merkt das auch heute in der lauten Kritik an das Militär. Ich hätte nie gedacht, dass die Kritik gegen Militär, und Militär ist kein Spaß, überall. Also wenn das Militär die Macht bekommt, wir wissen, was es ist, weil Militär ist von Natur militärisch, also nicht gerade demokratisch und nicht menschenrechtlich oder irgendwas, sondern es ist sehr harsch. Und wenn die Macht bekommen, also wenn diese tolle junge Leute, Liberalen, eine Revolution führen, aber nicht an die Macht kommen, sondern die Macht wird dem Militär übergeben, das ist hier die Krise sozusagen. Diejenigen, die die Revolution geführt haben, haben die Macht nicht bekommen, sondern die Macht ist an Militär gekommen. Und jetzt ist die Situation, wie gesagt, was sehr wichtig ist, ist, dass die Menschen etwas gelernt haben, dass sie Kritik ausüben, dass sie laut werden, sogar gegen Militär, gegen Regierung, und sie gehen auf die Straße. Und das merkt man jeden Tag. Zum Beispiel, wenn sowas nicht passt, vor kurzem gab es einen Skandal, dass ein Moderator bei einem im Fernsehen live übertragene Sendung, war eine Frau da und sie war sehr kritisch. Sie hat kritische Dinge gegen das Militär gesagt, und dann bekam der Moderator eine Anweisung, er soll Schnitt machen, aufhören. Und was macht er? Er hat es auch gesagt bei laufender Kameras, ich habe jetzt einen Hinweis bekommen, dass ich die Sendung aufhören und ich werde morgen kündigen, so geht das nicht weiter. Das sind alle, wenn man sich auskennt und ständig beobachtet, was passiert in der ägyptischen Gesellschaft, in ägyptischen Medien, solche Verhalten, das sind neue Dinge. Und das ist, was mich interessiert, wie Kritik gelernt wird, wie neues Bewusstsein gelernt wird. Man könnte das sogar so übertreiben und ausdrücken, das ist wirklich der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Ja? Und das ist auch zum ersten Mal, werden die Ägypter lernen, sich aus der Sklaverei zu befreien, weil bis heute kennt die ägyptische Geschichte keine einzige Ausnahme, vielleicht kleine Ausnahme, die sogenannte liberale Zeit, 20er, 30er Jahre, das war ein Anfänger, aber es war auch ein Monarch da und er hatte sehr viel Macht. Also heute wird das erst gelernt, und insofern kann man doch sehr optimistisch sein, obwohl dieses Verhältnis zwischen Militär und USA und das, ehrlich gesagt, es interessiert mich alles nicht. Die USA wird nicht, das ist jetzt nicht rhetorisch oder polemisch gemeint, nicht weil ich irgendwie patriotisch argumentiere, sondern weil die Ägypter sich ein Instrument angeeignet haben. Sie werden auf die Straße gehen in Millionen, und die Banzer werden nicht Millionen Demonstranten überrollen.